WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, Freitagnacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, über das ihr mit mir sprechen wollt. Ich würde ganz gerne unter anderem mit euch natürlich über England sprechen. Wie habt ihr heute die Nachricht aufgenommen, dass Großbritannien aus der EU ausscheiden will? Interessiert euch das? Wart ihr bestürzt, emotional betroffen oder denkt ihr, naja, das Ganze wird sich schon irgendwie fügen? Aber wir können natürlich auch über jedes andere Thema sprechen, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Anne, die ist 69. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo Anne. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, wegen des heutigen Tages. Ah, wegen des heutigen Tages. Der hat mich schon aufgeregt, bevor ich das Morgenmagazin anhatte und dachte, da hörst du was, was ich nicht hören will. Und so war es dann auch. Das heißt, du bist bestürzt oder? Ich bin sehr bestürzt, ja. Schockiert darüber, dass die Engländer raus sind. Warum? Ja. Warum bist du schockiert? Ja, weil es einfach keine Gemeinschaft mehr ist, weil eigentlich England dazugehört, obwohl die ja immer Ausnahmen gemacht haben. Mhm. Aber es wird auch so sein, also die Befürchtung ist da, dass es eben einen Dominoeffekt hat, dass Frankreich nachkommt, Ungarn, Holland. Die stehen schon ganz oben in den Startlöchern, mhm, und ich denke, das wird ganz fürchterlich. Ich möchte nicht mehr zurück aus der EU, wie das. Wir haben Vorteile wirtschaftlich. Also in der Tat war ich darüber auch sehr erstaunt, dass es so ernsthaft erwogen wird in Holland und in Dänemark und Schweden. Das sind ja alles tolle Länder, die wir unbedingt in der EU haben müssen. Sonst natürlich, die sind ja auch eine Bereicherung. Und absolut. Sonst haben wir ja nur südländische Länder. Ja. Damals haben wir uns aufgeregt bei Griechenland, dass sie raus sollte. Mhm. Und jetzt ist jemand, also England hat es selbst gemacht. Also es gibt sicher Länder in der EU, da wer würde sich meinen, bedauern, in Grenzen richtig halten. Aber genau. Bei England ist da bei mir zumindest auch Herzblut dabei, weil ich finde, das ist so ein tolles Land und das gehört ist so ein europäisches Land. Ja, genau. So eine große Tradition der Demokratie. Richtig. Und die jungen Leute waren ja auch sehr entsetzt. Also ich glaube, da ist auch eine gewisse Altersstufe, die das die mehr dafür war. Und es ist schon, ich denke, wir haben da auch Fehler gemacht. Ich denke, dass wir nichts dazu gesagt haben, also von Brüssel her, war eigentlich auch ein Fehler. Man kann doch nicht einfach dann nichts sagen, um nichts Falsches zu sagen. Man weiß nicht, wie das da drüben dann wieder angekommen wäre, dass die sich dann wieder bevormundet gefühlt hätten von uns. Vielleicht hätte man es richtig verpacken sollen, wie man nicht auch in der Familie sagt. Also wenn einer gehen will, erstmal versucht, komm, bleib doch. Und irgendwie so ein bisschen, umschmeicheln halt und sagen, komm, man hätte es auch nicht im Sinne von Druck machen, sondern richtig, sehr freundlich machen. Genau, können, ne? Genau, mit Freundlichkeit, mit viel Empathie und so, dass man dass einem das leid tut. Und genau. Ich meine, immerhin ist auch eine Politikerin dafür gestorben. Das ist heute überhaupt nicht mehr erwähnt worden. Genau, das ist heute überhaupt nicht. Ich habe es auch nirgendwo gehört. Nirgendwo. Ich habe den ganzen Tag zugehört und das hat mich. Ja, und ich muss auch leider sagen, wir haben uns sehr, sehr viel um die Türkei gekümmert. Die Frau Merkel auch, ist hingefahren und. Und ich glaube, das war auch ein Ausschlag. Das ist ja auch bei den anderen so, dass es einfach zu viel geworden ist mit der Flüchtlingswelle. Mhm. Es tut mir auch alles leid mit den Menschen, aber was zu viel ist, ist zu viel. Mhm. Sicher hat das nochmal das Seinige getan in England. Das ist jetzt so. Die Statistik sagt ja, dass vorwiegend ältere Leute für den Austritt votiert haben und die jungen Leute in England entsetzt sind. Und das kann ich auch verstehen. Hat ein Kollege von mir vorhin den Vorschlag gemacht, man sollte so ab 80 das Wahlrecht entziehen. Ja, ich verstehe das auch. Die haben eine ganz andere Einstellung, die haben anderes erlebt, aber die denken nicht weiter. Ja, und heute gab es Originaltöne von Jugendlichen in London, die sagten, und die alten Leute machen uns unsere Zukunft kaputt. Richtig, ja. Die sterben irgendwann weg, aber und wir müssen es ausbaden. Genau. Ich habe so die Vision, dass ich denke, vielleicht erlebe ich es noch, dass in 10, 12 Jahren die jungen Leute, dann ist die Generation weg, dass die vielleicht sogar darum bitten, wieder reinzukommen, wenn sie erhalten bleibt, unsere Also wir haben alle heute etwas ganz Historisches erlebt, was in die Geschichtsbücher gehen wird. Und wir wollen hoffen, dass das nicht der Anfang von einer schlimmen Entwicklung ist. Genau. Es kann sein, dass es sich alles fügt, dass es so wird wie mit der Schweiz und wie Norwegen. Ja. Das wäre der gute Fall, aber der schlimme Fall wird, wäre, dass alles auseinanderbricht. Richtig. Und ich glaube auch, dass da was dran ist, dass Brüssel auch zu nicht mehr wählernah war. Die haben wirklich in Kleinigkeiten sich ergossen, aber an viele Dinge nicht mehr geachtet. Also ich kann schon verstehen, dass die Leute, das finden wir viele in Deutschland ja auch, das ist nicht durchschaubar, dieses Brüssel. Richtig, wir verstehen ja gar nicht diese ganzen Gremien. Eine gewisse Arroganz hatten die auch. Ja. Und das ist der große Fehler, dass das nicht klar strukturiert ist und dass es nicht transparent nach außen getragen wird, was dort passiert. Richtig. Es gibt so viele Repräsentanten, wir wissen ja gar nicht genau, wer da was zu sagen hat und was ist mit dem Europaparlament, welche Befugnisse haben die und so weiter. Die Auswirkungen weiß man nicht, keiner weiß, wo wirklich das Geld hinfließt und dann sieht man auch oft Sachen, dass es nirgends angekommen ist, nicht wirklich angekommen ist oder für Blödsinn und um Kleinigkeiten sich zu kümmern, wie laut ist ein Staubsauger, wie ist die Glühbirne. Ja, genau. Und die Gurke muss gerade sein, damit sie in Karton fällt, das regt einen doch nur auf. Hoffentlich lernt Brüssel daraus. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, Anne. Gerne. Alles Gute. Und alles Gute für die Zukunft. Ich bin auch sehr traurig, weil ich auch ein Hörer bin von Anfang an, die ganzen Jahre. Und Vielen auch Dank. Schon mal angerufen habe nach dem Tod meines Mannes. Hat mir auch ganz gut getan. Mhm. Und würde gerne noch ein Autogramm haben. Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay. Tschüss, Anne. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Calvin 21. Hallo? Calvin. Calvin, ja, wie Calvin Klein. Ja. Grüße dich. 21 Jahre alt. Genau, richtig. Ich wollte eigentlich nur mal was erzählen, so den Menschen mal ein bisschen Mut machen, die sich vielleicht selber umbringen möchten, weil ich da auch schon so ein paar Erfahrungen habe oder ein paar schlimme Erfahrungen in meinen jungen Jahren erlebt habe. Das ist nämlich so, ich bin mit 19 bin ich schon vollweise geworden. Mhm. Und als ich 16 war, ich habe noch eine kleinere Schwester, die war damals 13, da hat sich mein Vater umgebracht. Und dann 2 Jahre später ungefähr, da ist dann meine Mutter an Krebs gestorben. Ach, und das war alles immer eine sehr harte, sehr schwierige Zeit. Das heißt, du standst mit 19 Jahren allein mit deiner kleinen Schwester da? Genau, ja, so ungefähr war das dann. Und das war sehr hart. Wie war das? Was hast du dann gemacht? Warst du schon von zu Hause ausgezogen? Nee, gewesen? Eben nicht. Du wohntest noch mit deiner Mutter zusammen und deiner Schwester? Genau, ich musste dann auch, das war dann alles ein bisschen verquert, dann meine Schwester ist dann abgehauen mit dem Freund meiner Mutter. Die hatten dann auch noch ein Verhältnis oder wie man das nennen mag. Ach du lieber Gott, die Schwester war, als deine Mutter gestorben war, wie alt? Seit 9 Tagen war sie dann 16. Also und dann ist die Schwester mit dem Freund deiner Mutter abgehauen? Genau, ja, leider konnte ich das nicht beweisen. Und ja, hoffentlich wird sie das irgendwann... ein bisschen anders sehen, dass sie kapiert, was sie denn da jetzt für Scheiß macht. Was hast du gemacht, als die Katastrophe dann da war? Also erst, es war 2012, ist ja mein Vater verstorben. Mhm. Da bin ich ziemlich durchgehangen, wollte mich dann auch selber umbringen. Hab das dann durch einen blöden Zufall dann doch nicht geschafft. Und dann habe ich mir auch psychologische Hilfe gesucht. Und seitdem läuft das dann alles. Und ich bin eigentlich, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass das sogar passiert ist. Die psychologische Hilfe hast du dir geholt, nachdem dein Vater verstorben war. Genau, ja. Aber dann kam ja die weitere Katastrophe, deine Mutter stirbt. Genau, ja. Warst du da immer noch in der psychologischen Behandlung? Genau, ja, das lief, es war ja ein Paukenschlag nach dem anderen, ne? Mein Vater, dann lief das alles wieder, dann war ungefähr, das ist ja Ruhe für meinen Kopf und dann kam Weihnachten 2013, kam dann die Diagnose Krebs. Deine Mutter war sehr jung wahrscheinlich. Genau, die war 44, als sie gestorben ist. Mhm. Genau, mein Vater 43, sie 44, ja. Weswegen hat dein Vater sich umgebracht? Wegen der Trennung von meiner Mutter. Der hat sich wohl abgöttisch geliebt und das war dann zu viel für ihn. Mhm. Und da hat er dann sich die Kugel gegeben, sagen wir mal auf gut Deutsch. Ne? Was denkst du über deinen Vater heute, dass er das gemacht hat? Bitte? Was denkst du über deinen Vater heute, dass er das gemacht hat? Ich kann ihn auf einer Seite natürlich verstehen. Dass er das gemacht hat, ist natürlich kein eleganter Weg. Nicht der beste Weg vor allen Dingen. Und ja, wenn es einen Himmel gibt, dann wird er jetzt von Wolke zu Wolke springen, was hier eigentlich und jetzt gerade so abgeht. Ein Groll habe ich nicht mal unbedingt gegen ihn, was ganz komisch ist. Ja. Trotzdem, wenn ich ihn mal wieder sehe, würde er einen Arschtritt von mir bekommen. Mhm. Aber ja, ist wie es ist, nein, man kann es nicht mehr ändern. Mhm. Genau. Jetzt bist du heute 21. Wie geht's dir heute? Also es kommt immer mal wieder durch. Also relativ gut geht's mir eigentlich so. Natürlich kommt das immer mal wieder durch. Das Thema, das ist klar. Das wird auch mich wahrscheinlich mein ganzes Leben noch mal immer beschäftigen. Ja, das wird immer wieder mal hochkommen. Genau, kannst du sagen, wie lang die ganz schlimme Phase gedauert hat, als deine Mutter dann auch verstorben war? Boah, das war gar nicht mal so lang, weil wir so viel zu tun hatten, weil ich war dann quasi der Alleinige, der alles gemacht hat. Ich war damals schon volljährig und habe dann alles gemacht mit Beerdigung, Plan und dann mussten wir noch die Wohnung ausräumen und naja, das war dann alles ziemlich hart. Haben dann mein bester Freund mit seiner Frau hat dann noch bei mir gewohnt, dann 3 Wochen lang, damit wir das überhaupt schaffen können. Mhm. Und ja, da ist man abgelenkt, ne, durch solche Sachen. Genau, ja, Gott sei Dank. Ja, das haben wir dann auch alles geschafft. Aber in der Regel fällt man danach dann in ein tiefes Loch. Ja, das war alles ein bisschen hart, weil ich dann ja auch wohnungslos war. Hab dann bei meinem Kumpel gepennt. Ja, ist aber natürlich sehr scheiße und dann da ging es mir sehr schlecht. Hast kein eigenes Zimmer oder sowas, wo du dich zurückziehen kannst. Mhm. Bist die ganze Zeit immer mit irgendwem umgeben, bei der Arbeit, privat dann auch. Und ja, das war so mein Tiefpunkt. Aber auch da habe ich mich dann rausgekämpft und ja, ich würde sagen, ich bin wie eine deutsche Eiche, stehe ein bisschen schief, aber ich stehe. Ne? Das heißt heute eigene Wohnung, klar. Genau. Und was machst du beruflich? Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Also ich habe jetzt gerade ausgelernt, jetzt mache ich erstmal Urlaub. Ich möchte mich ein bisschen umorientieren. Mhm. Ich hätte jetzt Lust auf Bestatter zum Beispiel, sowas zu machen. Echt? Weil, Bestatter? Genau, ja, weil ich eben gesehen habe, wie wichtig die Menschen eigentlich sind, die jetzt in dem ersten Moment dann da sind. Weil man kann ihnen natürlich dann nicht so weit helfen, aber man kann ihnen schon ein Stück weit helfen. Mhm. Im ersten Moment, ne, dass man sich keine Sorgen mehr machen absolut, muss. Aber die meisten jungen Leute haben natürlich, hätten da eine Aversion, vielleicht eine Angst vor, vielleicht sogar ein Abscheu, sogar die Vorstellung, sich immer mit Toten zu beschäftigen. Das ist bei dir nicht so? Nö, also der Tod ist ja jetzt mittlerweile Dauergast in meinem Kopf gewesen, ne? Sagen wir 4 Jahre. Mhm. Natürlich ist mir das bewusst, dass man dann auch vielleicht mal kleine Kinder sehen muss, die dann, beim Autounfall gestorben sind. Da habe ich natürlich auch nicht so Lust zu, aber das ist dann das notwendige Übel. Ich habe es gerade nicht richtig ausgedrückt. Ein Bestatter hat nicht nur mit Toten zu tun. Ein Bestatter hat sehr viel eben auch mit den Hinterbliebenen zu tun. Und genau, das deswegen. Ist auch eine Form der sozialen Leistung, eben einen Trauernden auch aufzufangen, mit dem zu sprechen. Und alles dann auch zu organisieren für die Hinterbliebenen. Genau, und das ist ja eben mein Antrieb, denen einfach zu helfen. Mhm. Ja. Jetzt hast du da die eine Ausbildung jetzt beendet. Kommen dann schon manchmal so melancholische Gedanken, ja, wenn das jetzt Mama und Papa noch sehen könnten, dann wären sie stolz oder sowas? Boah, eigentlich nicht so. Ich mache das ja für mich, weil eigentlich glaube ich eigentlich nicht an Gott. Mhm. Natürlich denke ich dann ab und an mal dran, klar werden sie wahrscheinlich stolz auf mich, also höchstwahrscheinlich, habe auch nur einen Hauptschulabschluss gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, die eigentlich nur für Realschüler gedacht wurde und habe das mit 2 bestanden, also bin ich da recht zufrieden mit mir selber, habe mir einen guten Weg geebnet und für mich einfach sehr positiv, dass mein Leben dann doch noch so eine gute Wendung genommen hat. Vor 2-3 Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht gedacht. Absolut, du hättest daran auch zerbrechen können. Oder du hättest dir das Leben nehmen können, so wie du standst ja kurz davor. Genau, und ich bin sehr froh, dass das eben nicht passiert ist. Ich weiß, wie es ist, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, wenn du nichts zu essen auf dem Tisch hast. Ne? Mhm. Wir waren, auch als Mutter noch gelebt hat, da waren wir dann teilweise 2 Wochen ohne Strom, weil du konntest die Rechnung nicht mehr bezahlen und weiß ich nicht. Du weißt, wie das ist, dann musst du dann, weiß ich nicht, aus dem Müll was rausholen, so ungefähr. Ne? Also ein paar illegale Sachen machen oder weiß ich nicht. Aber Menschen geschadet habe ich Gott sei Dank nie. Also und du hast dich wieder richtig hochgearbeitet und berappelt. Genau, ich habe mich wieder Ja, schon wieder gut zurückgekämpft und ja, also komme, was da wolle. Also umbringen werde ich mich niemals, auf keinen Fall, weil ich einfach jetzt schon in den 4 Jahren, jetzt nur in diesen 4 Jahren gesehen habe, was ich jetzt schon alles verpasst hätte. Und das ist einfach nicht mehr. Der liebe Gott dich holen will, dann holt er dich, aber beende es nicht vorher. Ja, Calvin, ich freue mich, dass du angerufen hast. Und ja, sehr gerne. Ich wünsche dir, wenn du in diesen neuen Berufszweig gehst, wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Ja, und nochmal Kompliment, dass du das alles so geschafft hast bisher. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Wunderbar, tschüss. Wünsche ich Ihnen auch. Ciao. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Maria. Maria ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Hallo. Maria, hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, wie gesagt, ich habe eine beste Freundin. Und sie ist halt auch vergeben seit 3 Jahren. Ja. Und ich möchte ihr das irgendwie halt beichten, weil ich das mit ihrem Freund hatte an ihrem Geburtstag. Ah. Sie ist mit ihrem Freund seit 3 Jahren zusammen. Genau, seit 3 Jahren. Und ihr Mädels seid wirklich beste Freundin? Ja, schon seit Kindergartenzeiten. Und wann war jetzt dieser Geburtstag, als da was passiert ist? Das ist circa 3 Wochen her gewesen. Warum, um Gottes Willen, hast du das gemacht? Ja, da war halt, wir waren halt feiern und da war halt sehr viel Alkohol im Spiel und keine Ahnung, das hat sich dann halt irgendwie so ergeben. Ich habe das halt schon an seinen Blicken gemerkt und irgendwann habe ich halt schon mein Limit erreicht gehabt, wollte auf die Toilette gehen und dann kam er mir auch nach. Ja, und dann ist eins zum anderen gekommen. Wo war das? In einem Lokal? Ja, das war in der Diskothek. Und dann habt ihr es auf der Toilette getrieben miteinander? Ja, nicht richtig, nicht ganz. Aber wir hatten halt was miteinander. Auf dem Klo? Ja, genau. Und deine Freundin, befand die sich dann auch in der Diskothek? Ja, genau, die war dann mit den anderen unterwegs. Das heißt, irgendwann kamt ihr beiden zurück, ihr habt gefummelt und dann habt ihr euch wieder normal unterhalten mit der Freundin? Nein, danach sofort die Party verlassen. Ich habe als Grund genommen, dass es mir nicht gut geht und dass ich nach Hause möchte. Warum hast du die Party verlassen? Weil ich einfach ein schlechtes Gewissen hatte und ja. Schon in dem Moment, trotz Alkohol? Genau. Trotz Alkohol? Genau. Aber nochmal, warst du denn so hackedicht, dass du dich auf sowas hast eingelassen? Irgendwo war es ja auch gewollt. Irgendwo war es deinerseits auch gewollt? Ja, ich sag mal so, man weiß ja trotzdem immer, was man tut, auch wenn man getrunken hat. Finde ich auch. Also so besinnungslos, besoffen kann man gar nicht sein. Und wenn man das ist, dann macht man sowas sowieso nicht mehr. Genau. Das heißt, du warst immer schon so ein bisschen scharf auf den? Eigentlich nicht, aber irgendwie durch den Alkohol und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war dann was da gewesen. Vorher eigentlich gar nicht. So, ist danach jetzt, hast du mit ihm darüber gesprochen danach? Ja, nur kurz. Ja, ganz kurz nur halt, weil er möchte seine Beziehung auch nicht riskieren. Er möchte sie nicht als seine Freundin verlieren und ich ihn natürlich auch nicht als meine beste Freundin. Wie erklärt er das denn, dass es dazu gekommen ist? Er sieht das genauso wie ich. Einfach nur durch den Alkohol. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert, weil man ist auch dann hemmungsloser und man denkt auch nicht genau nach in dem Moment. Soll das eine einmalige Sache gewesen sein? Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Wittert deine Freundin irgendwas? Nein, absolut nichts, gar nichts, absolut nichts. Wie fühlst du dich denn ihr gegenüber, wenn du jetzt mit ihr redest und zusammen bist mit ihr? Ja, schlecht, weil sie sowas niemals von mir erwarten würde. Also das ist einfach ein riesig großer Fehler gewesen. Es ist ein wahnsinnig großer Fehler gewesen. Und ich glaube, ich hätte es ihr nicht verziehen, wenn sie das mit mir gemacht hätte. Kannst du denn überhaupt noch so ganz unvoreingenommen mit ihr so zusammen sein? Nein, wenn ich ihr ins Gesicht schaue, dann ist das fühlt sich das nicht richtig an. Was will denn der Freund machen? Will der schweigen? Ja, ihm wäre das lieber. Wie fühlt der sich denn gewissensmäßig? Auch schlecht, aber er weiß, was auf ihn zukommt. Wohin geht denn deine Tendenz, wie du dich verhalten wirst und solltest? Also, ich würde ihr das gerne lieber sagen wollen. Kann ich verstehen. Und ich möchte natürlich nicht ihn irgendwie Ärger einbringen, aber ich möchte ehrlich sein. Also wenn du diesen Wunsch hast, finde ich das völlig nachvollziehbar und ich glaube, mir ging es genauso wie dir, weil man einfach sich einfach so mies vorkommt, ne? Wenn man dann mit der Person zusammen ist und die hat volles Vertrauen zu dir und da schwebt immer so dieses Ding im Hintergrund. Wenn du mit ihr sprichst, Maria, finde ich, solltest du das vorher mit diesem Freund abklären und ihm sagen, dass du das sagen möchtest. Ja, das stimmt. Vielleicht macht ihr es sogar zu dritt, dass ihr beide beichtet, aber vielleicht ist das zu schlimm für deine Freundin. Aber er sollte auf jeden Fall wissen davon. Ja, das sowieso. Das hätte ich auch so gesagt. Also er hätte schon davon gewusst. So, jetzt seid ihr beide Busenfreundinnen. Die anderen beiden sind seit 3 Jahren ein Paar. Ist diese Beziehung eigentlich in Ordnung? Ja, soweit schon. Soweit schon? Ja. Es gibt immer mal Streitereien, aber es ist echt eine intakte Beziehung normalerweise. Wie schätzt du denn deine Freundin ein? Wie wird die jetzt auf euch reagieren? Fangen wir an. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie erstmal nichts von mir wissen möchte, nichts von mir sehen möchte und vielleicht würde sich das irgendwann legen, aber fürs Erste wäre ich auf jeden Fall gestrichen, was ich aber auch verstehen kann. Also habe ich Verständnis für, weil ich wäre, glaube ich, genauso. Das heißt, du würdest das in Kauf nehmen, in der Hoffnung, dass sich das vielleicht nach einer Auszeit zwischen euch beiden irgendwann wieder einrenkt? Ja, ich hoffe, sie sieht einfach, dass ich ehrlich sein wollte und dass ich das auch in Kauf nehme, aber dass ich einfach hoffe, dass sie mir das irgendwann verzeihen kann. Was glaubst du, wie sie ihrem Freund gegenüber reagiert? Ja, sie wird ausrasten. Gab es da schon mal irgendeine Nummer mit Fremdgehen oder sowas? Nee, absolut nicht. Also ich finde auch, wenn man sich sowas eingebockt hat, muss man auch dazu stehen und es auslöffeln. Und das Auslöffeln würde bedeuten in deinem Fall unter Umständen, dass du auf die Freundschaft eine Weile verzichten musst. Das bist du bereit in Kauf zu nehmen? Ja. Also ich finde es gut, wenn du es machst, Maria. Okay, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. Ja, es ist natürlich deine Entscheidung. Da kann ja keiner letztendlich reinreden. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn du es machen würdest. Okay, dann weiß ich Bescheid. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:24 Uhr. 25 gleich. Und hier ist Lea. Lea ist 25 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Lea. Ja. Liebe Lea, weswegen rufst du an? Ich rufe wegen meinem Vater an. Und zwar, ich habe mit 16 Jahren erfahren, dass er Transgender ist. Also eher transvestiv. Ja, du musst, das sind alles moderne Begrifflichkeiten. Erklär's mal den Leuten, die nicht so in der Materie sind. Was ist Transgender? Transgender bedeutet, dass die Person, die in dem Fall Mann, sich als Frau fühlt, beziehungsweise Frauenklamotten gerne trägt. Weil es gerne Unterschiede gibt, derjenige, der die Frauenklamotten gerne trägt, oder derjenige, der die Frauenklamotten gerne trägt und selbst auch gerne eine Frau wäre. Genau, und er war jetzt erstmal transvestit, das heißt, er hat jetzt, was jetzt circa 10 Jahre seit seinem Outing her mir gegenüber. Outing heißt, dass er auch schwul ist? Nee, Outing nee. Im Sinne von. Okay. Genau. Im Sinne von transvestit, dass er gerne Frauenklamotten trägt, das weiß ich seit meinem 16. Lebensjahr. Das hatte er davor vor uns geheim gehalten. Gibt's mehrere Geschwister? Mein Bruder, meiner Mutter, die wusste es auch bis dahin nicht. Er hat das 30 Jahre lang vor uns geheim gehalten. Und hat es heimlich praktiziert. Genau, und ist daran fast zugrunde gegangen. Das glaube ich. Wie hat er denn dann in der Familie auch deiner Mutter gegenüber geheim gehalten? Wann hat er sich als Frau angezogen und wo? Wenn wir nicht zu Hause waren. Und hat zu Hause irgendwo die Klamotten versteckt? So, er hatte seinen eigenen Arbeitskeller. In seinem Arbeitskeller gab es immer abgeschlossene Türen. Und in diesen abgeschlossenen Türen waren all seine Frauensachen drin. Und dann ist er in den Frauenklamotten, wenn ihr nicht zu Hause wart, durch die Wohnung oder durchs Haus gelaufen? Genau. Aber nur im Haus oder ist er auch rausgegangen damit? Soweit ich weiß, nur im Haus geblieben. Oder halt auf Dienstreisen. Er ist viel auf Dienstreisen gewesen, vielleicht da dann. Vielleicht da auch. Genau. Jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, ob er ausschließlich Spaß an, ich sag mal, an der Verkleidung als Frau hat oder will er gerne eine Frau sein? Das kam jetzt vor 3 Monaten raus, dass er sich mittlerweile mehr als Frau fühlt als Mann und dass er gerne eine Frau sein würde. So gerne, dass er als ganz fernes Ziel eventuell eine Operation und genau. eine Hormonbehandlung anpeilt. Genau, das würde er jetzt gerne. Er hat sich einen Psychiater gesucht, also diese Schritte, die es das, halt gibt. Genau, das muss man dann machen. Ist in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Und dieser Psychiater sagt auch ganz klar, der Psychiater sieht ihn ganz klar schon als Frau. Mhm. Also das, was er wiedergibt, er läuft auch zu Hause viel in Frauensachen rum. Leben deine Eltern noch zusammen? Ja, die leben sie zusammen. Und das ist gerade der Knackpunkt bei uns, dass meine Mutter ganz klar sagt, sie weiß nicht, wie weit sie da gehen würde, mitgehen würde. Die ist ja schon weit gegangen. Er würde am nächsten Tag einen Tag aus als Frau rumlaufen. Also er würde gar nicht mehr. Als er sich damals geoutet hat bei dir und bei deiner Mutter, wie habt ihr denn alle darauf reagiert? Ich habe es bei meinen Eltern, er hat es vorher bei meiner Mutter gemacht, ich habe es bei meinen Eltern gemerkt, dass sie auf einmal näher wieder zusammengewachsen sind. Ich selber, als er es mir gesagt hat, habe erstmal eine Strophe geheult. Mhm. Und habe mich dann in einem Transgender-Forum angemeldet und habe mich da kundig gemacht. Mhm. Hatte mit anderen Transgendern zu tun, hatte auch mit einem anderen Sohn zu tun. Mhm. Und das hat mir eigentlich geholfen, das da durchzukommen. Ja. Konnte deine Mutter dann weiter die Ehe führen? Ja. Du hast gesagt, ja, sind sogar zusammengewachsen dadurch. Genau, weil er seine Aggressivität verloren hat. Also, und sie ihn besser verstehen konnte jetzt. Genau, warum er unterschwellig so aggressiv uns gegenüber war, verschwand dann. Ja, ist das schwierig jetzt, du bist die Tochter, da weiß man nicht so richtig Bescheid. Weißt du, ob das eine Auswirkung auf die Sexualität deiner Eltern hatte? Ich denke schon. In dem Sinne, dass sie keinen Sex mehr hatten? Nein, ich denke, dass sie dann näher zusammengewachsen sind und sich auch mehr Freiräume geschaffen haben. Also das heißt, die erste Zeit waren ganz gute Jahre, nachdem er sich geoutet hat. Jetzt wird es für deine Mutter zu krass, dass er sich nun auch noch operieren lassen will. Dass er den Weg als komplette Umwandlung und da weiß sie nicht. Und sie macht da komplett dicht. Mhm. Mein Vater redet nur noch mit mir darüber, mein Bruder weiß auch noch gar nichts davon. Mhm. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 28. Ja. Der ist älter als ich. Mhm. Meine 2 Söhne, die ich habe, die kennen ihren Opa in Frauenkleidung. Das ist für die ganz normal. Was sagen die dann zu dem Opa? Die sagen dann weiterhin Opa, das ist und bleibt Opa. Das bleibt Opa auch als Frau? Also solange er momentan sich noch nicht umgewandelt hat, bleibt das Opa als Frau. Wie alt sind deine Söhne? 6 und 4. 6 und 4, okay, ja. Und das ist halt der Knackpunkt, wo ich auch mit meinem Vater gerade so einen leichten Knacks habe, dass wenn er sich umgewandelt haben möchte oder lassen möchte, dann möchte er nicht mehr Opa oder Papa genannt werden. Mhm. Das ist für mich ganz schlimm, weil ich verliere eine Bezugsperson aus meinem früheren Leben. Also für mich stößt er damit alles, was die letzten 25 Jahre war, weg. Mhm. Das kann ich spontan sehr gut verstehen. Wir können deinen Vater auch sehr gut verstehen, dass er seine Identität leben will. Aber, da unterstütze ich ihn auch. Aber ich finde, dass jemand wie dein Vater dann auch vielleicht einen gewissen Kompromiss machen sollte, jetzt bezogen auf die Kinder, dass er nicht radikal seinen Weg gehen kann, weil er ist ja nicht alleine, er ist ja eingebunden in eine Familie. Mit Verantwortung, mit Verantwortung und Vertrauen, mit Verantwortung und Vertrauen. Ja. Ist er denn da ganz klar, dass er dann nicht mehr, dass er dann Oma genannt werden will von den Kleinen? Ja, also als ich das Thema aufkommen ließ, war für ihn ganz klar, sobald er seinen Namen hat ändern lassen und er auch als Frau lebt, dann möchte er in der Öffentlichkeit nur noch Oma genannt werden, weil er halt nicht öffentlich geoutet werden möchte. Gut, und in der Öffentlichkeit kann man das ja vielleicht auch noch verstehen. Ja, aber es ist für die Kinder trotzdem. Das ist aber kompliziert. ich nenne ihn selber in der Öffentlichkeit. Das ist wirklich kompliziert. Man kann ihn natürlich verstehen, wenn er diesen großen Schritt macht und sich komplett umwandelt mit Operationen, mit Hormonen, mit neuem Namen, dass er dann auch nicht plötzlich irgendwo im Eiscafé von seinen Enkeln Opa. Als Opa. Genau. Mhm. Aber mit du da ist er auch nicht zufrieden. Das habe ich ihm angeboten. Du. Also dann du da. Nenne ich dich einfach du. Ich muss dich nicht ansprechen. Nein, ich habe eine Idee. Kann man nicht stößt du dich an dem Begriff Oma und Opa, Oma? Oder ginge es, wenn die Einigung wäre, man spricht ihn nur noch mit seinem neuen Vornamen an? Ich glaube, das kann man den Kindern und mir ganz nahe bringen. Also dass er dann nicht auf die Titel, wenn er nicht auf die Titel besteht, denke ich mal, wird das im Laufe dieses Prozesses gehen. Wäre das denn für dich auch akzeptabel? Wie will er sich denn nennen als Frau? Das weiß er doch bestimmt schon. Ja, er heißt schon lange Konstanze. Konstanze. Ist das für dich schwierig, ihn als Konstanze anzusprechen? Noch ja, bin ich ehrlich. Also ich habe wirklich immer du, wenn ich mit ihm unterwegs war, weil für mich natürlich immer dieses war, er ist da drin, ist ja noch mein Vater, er ist ja immer noch männlich. Wenn er jetzt sich umwandeln lässt, ist da nichts Männliches mehr. Mhm. Es ist eine Umgewöhnung, definitiv. Es ist so schwer, er ist ja eigentlich nicht mehr dein Vater, sondern er gibt es kein Wort. Zweite Mutter. Nee, er ist dein Eltern, deinen Eltern, sage ich jetzt mal, kann man gar nicht so im Deutschen aussprechen. Er ist Eltern für dich. Genau. Und es ist so. Ich finde auch mit den kleinen Jungs, die sind ja erst noch so klein, die kann man doch eher an Konstanze gewöhnen. Das stimmt. Da wird mein Kleiner sich freuen, weil er hat einen zweiten Namen Konstantin, das wusste ich vorher nicht. Perfekt. Ach, weißt du, Lea, er hat wirklich, ich glaube, die Leute, die. Wie alt ist er jetzt übrigens, dein Vater? 55. Wenn man er hat so noch 5 Jahre Zeit. Nee, ja, das sowieso. Und ich meine, wenn der Mann hat so viel schwere Zeiten hinter sich. Und vielleicht sollte man ihm jetzt doch entgegenkommen und sagen, gut, jetzt gewöhne ich mich an dieses Konstanze. Und dann ist es, wenn ab und zu mal noch Papa rausrutscht, ist auch egal. Aber ja, wie gesagt, unterstützen tun wir ihn alle. Also zumindest meine Familie, meine Mutter, wird man sehen. Das ist halt für ihn der nächste schwierige Schritt. Er müsste sich dann vielleicht irgendwann entscheiden und das tut mir für ihn ganz leid, bin ich ehrlich. Das habe ich nicht verstanden. Entscheiden? Entscheiden zwischen, möchte ich komplett eine Frau sein oder will ich meine Ehe retten? Mhm. Das heißt, deine Mutter möchte nicht mit einer Frau zusammen in einer Ehe sein? Genau. Das geht nicht? Das möchte sie momentan nicht. Mhm. Sie stellt sich da komplett schwer. Ich vermute mal, dass dein Vater seinen Weg gehen wird und er wird sich für sein Frausein entscheiden. Das hoffe ich für ihn, weil so wie er vorher war, war er nicht auszuhalten. Mhm. Eigentlich darf er nicht wegen deiner Mutter und wegen der Ehe jetzt wieder eine Konzession machen. Jetzt muss er den Weg auch weitergehen. Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja sehr oft hier in der Sendung schon mit Transgender-Menschen gesprochen. Und die mochten alle nicht, dass sie mit ihrem alten Namen angesprochen wurden. Und manche mochten mir nicht mal den alten Namen mehr sagen. Sie wollten den gar nicht mehr aussprechen. Also der Verstehe ich. Ja, der Name ist schon, und somit auch Papa oder Opa, ist, glaube ich, schon etwas ganz Gravierendes, was mit der alten Welt und in der alten Zeit zusammenhängt, zu der sie keine gute Erinnerung haben. Sei froh, dass du menschlich mit deinem Papa, mit der Konstanze gut auskommst. Das ist doch das Allerwichtigste. Das stimmt. Ich würde versuchen, mich da einzugrooven in den neuen Namen. Danke für den Rat. Sehr gerne, Lea. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1:36 Uhr haben wir. Und unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Skrupellos. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die selbst extrem skrupellos sind oder vielleicht waren. Also die zum Beispiel eine schlimme Straftat begangen haben oder die Menschen übelst hintergangen, belogen, betrogen haben. Und wie immer auch mit der Gegenseite, ich möchte gerne mit Opfern von skrupellosen Menschen sprechen. Hattet ihr in eurer nahen Umgebung einen sehr skrupellosen Menschen, vielleicht sogar als Partner, als Partnerin? Und was hat diese Person mit euch gemacht und wie denkt ihr über diese Person? Skrupellos, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können den Robin, und der ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Robin, bitte nah ans Telefon gehen. Ach Gott, hörst du mich jetzt besser? Ja, nee, du bist so weit weg. Okay, dann muss ich mal kurz das Headset ausstecken. Das wäre super. Ist es jetzt besser? Ich hoffe ja. Ja, ich hoffe auch. Also, weil sonst also ist sich halt auch keine andere Möglichkeit. Nee, so ist gut, Robin. So ist ja sehr gut. Sehr schön. Ja, also, es geht darum, bin 20 Jahre alt und hatte vor etwa eineinhalb Jahren eine Hirn-OP. Also, bei mir wurde ein Hirntumor diagnostiziert und das hat halt mein ganzes Leben umgedreht. Das glaube ich. Da wollte ich einfach mal so ein bisschen berichten von und, lass mich vielleicht mal, auch einfach mal, ja. Lass mich mal gleich zu Beginn fragen, da warst du ganz jung, 18,5 ungefähr. Ja. Wie hast du das gemerkt, dass irgendwas mit deinem Gehirn nicht stimmt? Also das fing früh 2014 an, im März. Da hatte ich immer so einen sehr pulsierenden Schmerz im Hinterkopf. Wenn ich vom Bett oder vom Stuhl aufgestanden bin, dann war das etwa so eine Minute lang, wie als würde man mir mit einem Hammer in den Nacken hauen. Und das dachte ich halt, es wird immer besser, aber das wurde halt immer schlimmer. Und ja, dann bin ich mal zu ein paar Ärzten gegangen. War in der Radiologie und ja, dann wurden wir so ein etwa Kiwi großer Hirntumor diagnostiziert. Also ein großer Gehirntumor. Genau. Wie groß? Leider, ja. Etwa Kiwi groß, also. Kiwi groß. Ja, kann man leider so sagen. Also das deshalb habe ich wahrscheinlich auch so Beeinträchtigung. Also die Ärzte sagten mir, der wurde zu 100% entfernt bei der OP. Die haben mir auch gesagt, wenn die wissentlich irgendwas an meinem Gehirn kaputt machen, dann lassen die lieber mehr vom Tumor stehen und machen es dann mit Bestrahlung und Chemotherapie. Das hat sich nämlich nach der Biopsie herausgestellt, dass es ein bösartiger Tumor war, der auch Krebs war. Und ja, aber also, dann ist dieser Tumor ist dann in einer wahrscheinlich aufwendigen Operation komplett rausoperiert worden? Nun ja, also ich bin am 11. Dezember ins Krankenhaus gekommen, am 15., das war ein Montag, wurde ich morgens operiert und das hat dann 6 Stunden gedauert und ja, also danach war ich auf der Intensivstation, ich habe eigentlich nicht viel mitgekriegt, also weil ich die ganze Zeit unter Morphium stand und als du, dann, halt irgendwie nicht viel mit. Als du dann zur Besinnung kamst, zum Wach geworden bist, was war das für ein Gefühl? Also ich muss sagen, als die Narkoseschwester zu mir gesagt hat, es ist alles vorbei, da sind mir die Tränen gekommen, weil ich dachte, es wäre wirklich alles vorbei. Aber da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich einen bösartigen Tumor hatte und dass noch nicht alles vorbei ist. Also es könnte jetzt noch kommen, nämlich Bestrahlung und Chemotherapie. Ach so. Also die hat nach der Operation gesagt, es ist alles vorbei. Und da kamen dir die Tränen vor Glück. Aber du wusstest ja noch gar nicht so, das ganze Glück war es, dann war das noch gar nicht. Ja, ich muss auch... Wie ist denn dann hinterher die Chemotherapie und Bestrahlung verlaufen? Glücklicherweise sehr glimpflich. Also ich hatte so gut wie keine Nebenwirkungen. Ich habe das alles sehr gut vertragen. Also super, super. Muss ich ja doch sagen, da habe ich echt Glück gehabt. Und wie geht es dir heute? Ja, also die Hirn-OP, wie gesagt, die hat ja mein Leben quasi um 180 Grad gedreht. Das war so, ich war vorher sehr sportlich, sehr aktiv, habe Action angeliebt, war sehr kompetent. Ich wollte nur alles Studium machen. Hab ich nicht verstanden. Du warst sportlich sehr aktiv und? Ich liebte Action-Sportarten, also keine Ahnung, so zum Beispiel Surfen oder sonst irgendwas. Das geht alles nicht mehr. Nee, leider nicht. Also, weil durch die OP ist mein Gleichgewicht zerstört worden. Also, wenn ich jetzt in der Dusche stehe, meine Augen schließe und mein Gesicht wasche, dann muss ich mich irgendwo festhalten, sonst kippe ich zu irgendeiner Seite und ich merke das dann nicht. Gibt es sonst was gibt es sonst für Folgen von dieser Operation? Also ich muss sagen, ich bin linksseitig gelähmt, also halbseitig. Das ist so, wie soll ich das erklären? Ich habe bei meiner linken Körperhälfte etwa ein Drittel der Kraft wie bei meiner rechten, ein Drittel der Genauigkeit wie bei meiner rechten und ein Drittel der Stärke etwa. Okay, aber du kannst den Arm und die Hände kannst du bewegen, die Hand kannst du bewegen, aber eingeschränkt. Ja, genau. Also das... Es ist halt, es sieht halt einfach anders aus und funktioniert nicht so präzise, wie es sein soll. Deshalb kriege ich auch Ergotherapie und da habe ich auch echt Glück gehabt. Wie ist das so mit der geistigen Leistung? Bist du ganz fit präsent, kannst gut formulieren und kannst dich gut erinnern? Ist da alles in Ordnung? Leider nicht. Also da, also ich würde sagen, so 5% meines Gehirns haben Schaden genommen durch die OP. Mhm. Darunter fällt das Merken verbaler Informationen nach gewisser Zeitverzögerung. Mhm. Mhm. Mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert auch nicht immer so super. Also kann man das noch trainieren? Gibt es da Hoffnung? Ja, diverse Fähigkeiten kann man trainieren. Also das ist auch in diversen Berichten steht es drin, dass man das trainieren kann. Mhm. Dazu bräuchte ich jetzt aber erstmal einen Neuropsychologen, aber den kriege ich hoffentlich nächste Woche. Mhm. Als die Krankheit bei dir anfing und dann die Operation kam und so weiter, was hast du zu der Zeit gemacht, beruflich zum Beispiel? Ich habe 2014 im Sommer Abitur gemacht, dann wollte ich nach Köln ziehen, das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich Mitte September nach Köln gezogen und dann wollte ich eigentlich ein duales Studium bei einer Versicherung machen, zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Dort habe ich dann ein Assessment Center gemacht und da dann nicht genügend Punkte erreicht und somit haben die mir ein Jahrespraktikum angeboten. Das habe ich dann angefangen, weil ich dadurch in Köln leben konnte und das fand ich sehr schön, weil ich komme vom Dorf und da ist ja nicht viel los und in Köln ist schon viel los und das finde ich ist ein schöner Kontrast. Ja und aber das konntest du dann ja alles nicht durchziehen. Nee, leider nicht. Also das, ich meine, ich habe das Praktikum angefangen, aber das wurde dann halt nach 2,5 Monaten beendet oder abgebrochen, weil halt die Therapie dazwischen kam und jetzt seit 1,5 Jahren und etwas länger mache ich gar nicht. Im Moment, wie ist denn die Perspektive? Wann kannst, was glaubst du denn, wann du wieder irgendwie was lernen kannst oder was Berufliches angehen kannst? Also geplant kann ich nicht sagen, weil es alles noch sehr ungewiss ist, aber ich habe vor, dieses Jahr noch eine Berufsausbildung zu machen und auch keine außerbetriebliche, also eine, wo ich dann auch Geld kriege und kein Geld bezahlen muss. Mhm. Was wäre das für eine Ausbildung? Was möchtest du machen? Irgendwas im Büro, also was das ist, ist mir eigentlich völlig gleich, aber irgendwas im Büro, weil körperlich kann ich nicht mehr arbeiten. Ich konnte auch nach der OP nicht mehr laufen, also. Aber das Laufen geht jetzt wieder. Ja, genau, das geht auch ohne Hilfe, aber man sieht halt mein verändertes Gangbild. Also das ist halt dadurch, dass mein Gleichgewicht zerstört ist, das sieht man halt. Nochmal zu dem Krebs und der Chemo und Bestrahlung. Ja. Bist du jetzt krebsfrei? Ja, also geheilt geht man ja, so wie mir das gesagt wurde, erst nach 10 Jahren ohne Rückfall. Aber die Prognose ist relativ gut. Also mir wurde gesagt, wenn man während der Therapie nicht rückfällig wird, dann ist die Chance, nach der Therapie rückfällig zu werden, etwa 10-15%. Und ich habe in einer onkologischen Rehabilitationsklinik habe ich jemanden kennengelernt und diese Person hat mir dann gesagt, dass sie soweit sie weiß, also gibt da keine Fälle nach der Therapie, woran rückfällig geworden ist. Sag mal, Robin, du bist ein ganz junger Kerl und du standest vorher richtig voll im Leben, hast Actionsport geliebt, was du gerade erzählt hast. Du kannst nicht mir richtig vorstellen, wie du so gelebt hast. Das hat sich mit auf einen Schlag alles verändert. Wie verarbeitest du das so seelisch, psychisch, dass du jetzt ein anderer Mensch bist als vorher und anders leben musst? Ja, nun ja, also ich habe mir während der Therapie und nach der Therapie nie einen Psychologen oder sonst was gesucht, weil ich bin an sich eine sehr ehrgeizige und starke Persönlichkeit. Also ich lasse mich von sowas in der Regel nicht unterkriegen, aber dadurch, dass, also jetzt im Moment ist es zum Glück nicht so, aber dadurch, dass ich, wenn ich über mich spreche und meine Krankheit und so weiter und es wirklich um wichtige Dinge geht, dann bin ich den Tränen sehr schnell sehr nah und da hat man dann doch schon gemerkt, dass da doch Bedarf ist, mal einen Psychologen zu kriegen. Finde ich auch. Und das ist auch durchaus nicht ehrenrührig. Das kann man machen. Das ist sehr... Bist du denn dabei schon, jemanden zu suchen? Ja, ich habe glücklicherweise, also ich wurde im Uniklinikum in Köln operiert, auf der Neurochirurgie im Bettenhaus. Ja. Weil ich hatte ein Medulloblastom, so nennt sich der Tumor, und der kommt halt nur bei Kleinkindern vor eigentlich, weil der aus embryonalen Stammzellen entsteht und die sollten halt ab dem Alter von 10 Jahren weg sein, aber die waren halt bei mir immer noch da, irgendwie daraus ist ein Tumor entstanden. Ist auch relativ selten, aber auf jeden Fall habe ich dort dann eine Psychologin kennengelernt. Also ich habe auch in so einer Studie teilgenommen, deswegen auch so eine Art psychologisches Gutachten erstellt wurde. Bist du noch in Kontakt mit der Psychologin? Ja, genau, aktuell. Und sie hat mich dann vor etwa 1-2 Wochen hat sie mich an einen Psychologen, einen Neuropsychologen weitergeleitet, den sie kennt, wo ich dann auch in kürzerer Zeit einen Termin kriege. Und gut. Der ist halt geplant für nächste Woche. Hattest du zu der Zeit damals eine Freundin? Hatte ich nicht. Ich hatte aber davor eine, aber seitdem irgendwie nie wieder. Aber das ist, also ich muss auch sagen, ich habe mein Selbstbewusstsein immer sehr durch meine körperliche Stärke definiert und die ist halt durch die OP völlig weggegangen, weil ich ja erst, man kann mich anhitzen, dann kippe ich um und ich war auch vorher wirklich, also ich habe Fitness betrieben und das ist jetzt alles überhaupt gar nicht mehr da. Ich habe 13 Kilo verloren seit der OP. Das ist, also ich war vorher schon immer dünn. Man hört ja oft, dass Leute, vor allen Dingen auch junge Leute, wenn sowas Schlimmes passiert, dass die vielen Freunde, die man so hatte, irgendwann nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr erscheinen. Wie war denn das bei dir, bei deinen Freunden? Ja, also eigentlich wirklich gute Freunde hatte ich nur einen, würde ich sagen, ja, oder zwei, drei so. Also in Köln waren vielleicht ein, zwei, da kannte ich ja noch nicht so viele Leute, da bin ich ja erst hingezogen. Aber aus meiner Heimat, mit dem bin ich zur Schule gegangen, der war immer für mich da und auch fand ich auch sehr nett. Also der ist aber auch sehr loyal, mit dem habe ich auch heute noch viel zu tun. Ansonsten viele Leute, die haben da nicht mal gefragt, wie es mir geht oder so. Und dann habe ich da auch irgendwann den Kontakt abgebrochen, weil das war mir nicht mehr wichtig. Ja, ja, klar. Du warst ja jetzt durch diese Erkrankung dem Tod sehr nahe. Obwohl so jung. Kann man so sagen, ja. Hat sich dein Denken und deine Einstellung zum Tod verändert gegenüber früher? Naja, meine Einstellung zum Tod nicht, aber so generell durch die OP bin ich direkter geworden vom Charakter her und ich habe ein viel stärkeres Augenmerk auf wichtige Dinge. Also, so weiß ich nicht, so Sachen, die irgendwie nebensächlich sind oder die vielleicht vergänglich sind. Also, so weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie, wenn ich im Supermarkt bin und da piepen die Schranken für die Dichtversicherung und da beschweren sich Leute, dann denke ich, naja, das hört auch irgendwann wieder auf. Da braucht man sich jetzt nicht drüber beschweren. Also, das finde ich, ist nicht wichtig. Ja, das ist das Gute an so einem schweren Schicksalsschlag, dass man mehr die Wertigkeiten des Lebens sieht und wertschätzt und das Leben mehr wertschätzt. Lieber Robin, vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank. Ja, was ich dir noch sagen wollte, ich finde es sehr lehrreich, was man da in deinen Sendungen hört. Also ich verfolge dich jetzt auch schon seit mehreren Jahren und ich finde es immer sehr interessant, was man da hört, was man lernt über diverse Fetische. Man lernt einfach menschlich zu verstehen. Das finde ich schön. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir, ich drücke dir die Daumen, dass es weiter bergauf geht. Auch, ich vielen Dank. Also ich bin auf dem aufsteigenden Genau, und die neue Ausbildung, dass das funktioniert und auch der Kontakt zu, dass die psychologische Betreuung auch dann fruchtet. Ich würde dir gerne, wenn du das möchtest, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die heute im Hintergrund arbeitet. Ja, muss nicht sein. Ja, mal gerne drüber reden. Ich weiß ja nicht, kann ja nicht schaden. Kann nicht schaden, genau. Und wenn er euch nur mal einen netten guten Tag sagt, dann wäre das ja auch schon mal was. Alles klar, dann bitte ich aufzulegen, Robin, und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Danke, tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Hier ist Britta. Britta ist 35, guten Morgen. Hallo. Hallo Britta. Schön, dass du da bist. Hier ist es schön, mit dir zu sprechen mal. Ja. Also ich rufe zum Brexit an, ich rufe aus England an. Ah, du rufst aus England. Lebst du in England? Du lebst in England oder machst du Urlaub? Nee, ich lebe in England, ich arbeite hier. Was arbeitest du da? Ich arbeite an der Uni. Ich bin in der Lehre und unterrichte Studenten. In welcher Stadt? In Sheffield. Ah. Und wie lange bist du schon da? Also insgesamt 7 Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja. Mensch, wie hast du das denn als Deutsche erlebt, diesen ganzen Wahnsinn? Als Wahnsinn. Also wir sind alle völlig geschockt und wissen gar nicht, was passiert. Also nicht nur die deutsche Community da um dich herum, sondern auch die englischen Kollegen. Auch die englischen Kollegen und Freunde sind völlig fassungslos. Also man wusste natürlich, es war immer eine Option, dass es lief sein könnte, aber so wirklich damit gerechnet hat eigentlich keiner. Also ist denn dein Umfeld und die Freunde und deine Kollegen, sind die mehrheitlich alle für den Verbleib in der EU gewesen? Ja, definitiv, ja. Ja. Also es gab schon ein, zwei Ausnahmen, die dann so ein bisschen die Seiten gewechselt haben und raus wollten, aber ich kannte jetzt persönlich einen, der ans andere Lager gewechselt ist. Glaubst du, dass die Engländer wirklich damit gerechnet haben, mit diesem Ergebnis? Nein. Das Nein. heißt, die waren auch geschockt heute Morgen, gestern ja, Morgen. Definitiv. Also das war wirklich eine ganz komische Spannung hier. Also das kann man gar nicht beschreiben. Also das ging schon in der Nacht los, dass die Menschen dann gesagt haben, das gibt's einfach nicht, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Wie hast du denn, das hat man hier nur so ein bisschen mitbekommen durch die Korrespondenten, diesen Wahlkampf, so kann man es ja nennen, also die Kampagne der EU-Gegner, wie hast du den wahrgenommen? Wie ist der dir vorgekommen? Es ist natürlich sehr viel Fremdenfeindlichkeit aufgekommen. Mhm. Es wird ja alles auf EU-Migranten geschoben und dass wir im Endeffekt das ganze Gesundheitssystem ausnehmen und dass es deswegen allen Menschen hier schlecht geht. Und ja, das ist, ja, also es war halt dieser ganze Rassismus, der so aufgekommen ist. Mhm. Das wird auch noch ein ganz großes Thema hier bleiben und werden. Und das hat so Öl ins Feuer gegossen. Irgendwie dass die Menschen jetzt eine Stimme dafür haben und das eben auch laut sagen dürfen. Wie leider Gottes in vielen anderen Ländern Europas mittlerweile auch. Ja, das stimmt. Ja. Von hier aus erscheint Großbritannien im Moment wie gelähmt und völlig zerrissen. Ja. Und wir haben ja heute schon Berichte gehört, dass eventuell Schottland wieder ein neues Referendum starten will zur Loslösung von Großbritannien, um dann wieder in die EU zu gehen. Wie kriegst du das mit in England? Also es gibt halt eine doppelte Spaltung. Es gibt einmal die Spaltung von Alt und Jung, weil die Jungen wollten ja definitiv drinbleiben und die Alten haben im Endeffekt jetzt für die Jungen entschieden. Mhm. Und dann gibt es natürlich nochmal die Spaltung von Nordirland und eben auch Schottland. Mhm. Ja. Das wird natürlich... Also alles diffus im Moment. Ja, es wird halt ein Riesenproblem. Also wenn Schottland will wirklich nochmal ein Unabhängigkeitsreferendum beantragen, dann muss England natürlich erstmal raus und dann müssen die wieder das Referendum beantragen und dann wieder einen EU-Antrag stellen. Das wird Jahre dauern und das zerrüttet das Land. Ja, es ist wirklich, ich finde es auch, je mehr man darüber nachdenkt, das ist eine wirkliche Katastrophe. Bindend ist ja dieses Referendum nicht. Das englische Parlament könnte doch jetzt immer noch sagen, nö, wir machen das gar nicht. Ja, das stimmt. Das ist unsere Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Das Schlimme ist, dass es eben auch so ein interner Kampf der Tories ist. Mhm. Also dass dieser Boris Johnson da ja schon in den Startlöchern steht und im Endeffekt Premier werden will. Mhm. Es wusste ja im Endeffekt jeder, dass Cameron abtreten wird, wenn das Referendum verloren ist. Nur hat sich hier in Europa, vor allen Dingen in Brüssel, der Parlamentspräsident Schulz hat sich da sehr, sehr kritisch geäußert, sehr viel Kritik gegeben, dass er Cameron nicht jetzt schon zurücktritt, sondern das erst im Herbst machen will. Und dadurch alles verzögert und, Das ist unfassbar. Also ich finde es auch wichtig, da zu unterscheiden, dass es im Endeffekt England ist, die dahinter stehen. Das ist nicht der Rest des Königreichs. Also ich finde, da muss man ganz klar differenzieren. Da haben wir hier nie was von gehört bei uns. Gibt es irgendwo aus einer Fuge des Palastes in England, gibt es ein Signal, was eigentlich die Königin denkt? Also offiziell darf die Königin ja keine Stellung nehmen. Genau, das ist klar. Ja, aber man redet vielleicht so ein bisschen. Also wenn ich jetzt an die Referendumskampagne zurückdenke, kann ich mich eigentlich nur an eine Situation erinnern, wo sie Stellung bezogen hat. Und das war, als sie in Deutschland war. Mhm. Ich denke, da hat sie gesagt, dass sie Großbritannien in der EU sieht, als sie Deutschland besucht hat. Mhm. Ja, das muss ja für das Königshaus auch eine sehr heikle Lage jetzt sein, wenn das Reich zerbricht, eventuell jetzt demnächst. Das ist ja nicht in deren Sinne. Ja, definitiv, ja. Es ist wirklich unfassbar. Also wir sind wirklich schockiert. Wir wissen gar nicht mehr, was wir überhaupt sagen sollen, weil unsere Zukunft ist unsicher now, jetzt. Ja. Genau, wollte ich gerade fragen, welche Auswirkungen hat das auf deinen Arbeitsplatz jetzt? Ja, man weiß es nicht, ne? Also die 2 Jahre der Verhandlungen stehen ja noch an, bis dahin ist es sicher, aber Danach ist das überhaupt nicht sicher, dass man als Deutsche in Großbritannien, England einfach so arbeiten kann. Ja, genau, weil ich bin ja kein, wenn da eben kein Europa-Mitglied mehr sind, dann ist ja damit meine Arbeitsgenehmigung im Endeffekt dahin. Ne? Genau, ganz genau. Was genau machst du da an der Uni? Du unterrichtest, was unterrichtest du? So in der Biologie im Labor. Also ich bereite Studentenpraktika vor und entwickle quasi so die Praktika, die dort machen im Labor, um zu lernen. Da bist du Biologin von Hause aus? Ja, genau. Hast du denn jetzt nach all den Jahren in England, in Großbritannien so schon eine zweite Heimat gefunden? Ja, schon, ja. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin zutiefst getroffen, ganz ehrlich. Mhm. Ich bin hierher gekommen als Student und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ich habe eben genau das Land ganz, ganz anders kennengelernt. Ich habe es kennengelernt als ein Land, wo die Menschen neugierig auf fremde Nationen waren und immer interessiert waren. Und ich finde, ich fühle schon einen Umschwung, dass eine ganz andere Mentalität herrscht. Wie bist du denn als Deutsche aufgenommen worden in England? Ja, also... Das Verhältnis ist ja auch bisweilen gespannt. Also eigentlich, genau, also ich war da auch immer erst so ein bisschen besorgt und wenn nicht gerade irgendein Fußballquatsch dran ist, dann ist es eigentlich auch gut. Also ich muss sagen, ich war eigentlich immer positiv überrascht, dass ich doch sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Auch gerade von älteren Herrschaften. Da war ich immer so ein bisschen besorgt, dass da noch ja so Kritik oder Vorurteile kommen. Aber ich fand eher, dass da ein Mentalitätswechsel ist. Und jeder, mit jedem, dem ich hier spreche und ich sage, ich komme aus Deutschland, ist eigentlich immer sehr viel Anerkennung da. Dass die Deutschen sehr, sehr viel geschafft haben. Und dass sie das Land toll finden und es toll finden, ja, ich wie meine, wir leben. Auch historisch gibt es ja so enge Verbindungen zwischen England und Deutschland, auch mit dem Königshaus. Ja, genau. Ganz, ganz enge Verbindung. Glaubst du oder hast du den Eindruck, habt ihr den Eindruck, dass von Seiten von der deutschen Regierung aus oder von der Brüsseler, von den Brüsseler Repräsentanten zu wenig um England geworben wurde jetzt in den letzten Wochen? Nee, finde ich nicht. Es gab ja Argumente eben dafür, dass man eher Stillschweigen bewahrt. Und ich finde, es ist deren Entscheidung und es werden immer extra Würste gemacht sowieso. Und da muss man auch mal einen Strich ziehen und sagen, nee, jetzt. Ja. Liebe Britta, ich muss unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Tausend Dank für den Anruf. Alles Gute. Schöne Grüße nach England. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik, Moritz Güldenring. Nächste Woche hören wir uns wieder. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.